Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Nick Groove. Lass uns kurz für immer bleiben, Handy aus, nur wir beide. Lass uns kurz für immer bleiben, nur wir zwei, weil es scheiße. Ich sag mal, bitte, ich mir das ein oder kennst du das auch? Das Gefühl in meinem Bauch, ich hab Gänsehaut, no. Für immer bleiben, für immer, für immer. Komm, wir scheißen drauf und sperren uns in dein Zimmer ein. Ich will so gern für immer bleiben. Ich hab mein Handy aus und schau zuerst nie wieder ein. Kann es auch nicht immer sein. Sag mal, bitte, ich mir das ein oder kennst du genauso? Komm, wir hauen einfach ab und dann pennen wir im Auto. Lass uns kurz für immer bleiben, Handy aus, nur wir beide. Lass uns kurz für immer bleiben, nur wir zwei, alle Scheiße. Sag mal, bin ich mir das ein oder kennst du das ab? Das Gefühl in meinem Bauch, ich hab Gänsehaut, no. Für immer bleiben, für immer bleiben, no. Komm, wir hauen ab, sag es bloß kein. Bis zum Himmel ist nicht so weit. Die Welt unter uns, sie wird so klein. Und wir schlafen auf dem Mond ein. Ich hab gedacht, dass es sowas nicht gibt. Eben noch dich, jetzt den Boden geküsst. Kommst du noch eine Runde mit hoch oder nicht? Ich will wissen, was da oben noch ist. Die Zeit hier unten hab ich so satt. Nur Wellen aus Beton in dieser Großstadt. Wir zwei, so high. Versprech dir, dass ich dich nie wieder loslass. Ich weiß, nur mit dir werd ich die Schwere los. So weit, weit, weit. Uns zwei sieht man nur noch durch das Teleskop. Weit, weit, weit. Komm, wir hauen ab, sag es bloß kein. Bis zum Himmel ist nicht so weit. Die Welt unter uns, sie wird so. Und wir schlafen auf dem Mond ein. Wir zwei, so high. In der gleichen Atmosphäre. Die Welt unter uns, sie wird so. Und wir schlafen auf dem Mond ein. Bis zum Himmel ist nicht so weit. Und wir schlafen auf dem Mond ein. Ich glaub, wir können es langsam nicht mehr leugnen. Wir beide haben uns irgendwie entfernt. Jeden Tag ein bisschen mehr, viel zu lange nicht bemerkt. Du und ich sind nur noch beste Freunde. Wir haben alles gegeben, doch es hat nicht gereicht. Sag mir, hättest du das je gedacht? Dass wir zwei jetzt hier liegen und unsere Welt ist vorbei. Ich halt's kaum aus, wie sehr ich das grad hab. Wir waren fast wie füreinander gemacht. Fast alles Lächeln falsch ist, ich weiß es genau. Deine Lippen bleiben stumm und die Menschen im Raum sind dir alle zu laut. Denn so wie du bist, wie du eigentlich bist, fällt keinem hier auf. Du bist schön, auch wenn du es gerade nicht glaubst. Ey, ja, du warst kurz Luft schnappen draußen auf dem Balkon. Hab das Gefühl, du bist nicht ganz wie der Halbmond. Du siehst unsicher aus und wenn du willst, nehm ich dich an die Hand und wir gehen ein Stück. Das, was du sagst, kommt mir bekannt vor. Und ich bin sicher, darauf braucht es keine Antwort. Kann dir vielleicht nicht helfen, aber bei dir sein. Ist das das Gleiche? Lass mich dein Traumfänger sein. Hör dir zu und du kannst erzählen, was du willst. Ich merk, wie ich die Zeit mit dir mehr genieß. Du lässt dich fallen und ich auch. Der Abend tut gut und du auch. Keine Ahnung, wo es hingeht. Lass nicht planen, weil man ohne Plan nicht hinfliegt. Und wie gesagt, ich nehm dich an die Hand, wenn du willst, weil ich kann sehen, dass es nicht gut geht und dein Lächeln falsch ist, ich weiß es genau. Deine Lippen bleiben stumm und die Menschen im Raum sind dir alle zu laut. Denn so wie du bist, wie du eigentlich bist, fällt keinem hier auf. Du bist schön, auch wenn du es gerade nicht glaubst. Weil ich kann sehen, dass es nicht gut geht und dein Lächeln falsch ist, ich weiß es genau. Deine Lippen bleiben stumm und die Menschen im Raum sind dir alle zu laut. Denn so wie du bist, wie du eigentlich bist, fällt keinem hier auf. Du bist schön, auch wenn du es gerade nicht glaubst. Sputnik Heimspiel. Weißt du noch, als wir am Meer waren, Baby? Wie lange ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir beim Mond des Meeres sein? Hat so geglitzert auf der Mauer, auch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns wäre. Aber wir haben uns geliebt und der Himmel war so sternklar. Ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft, mit dir rumzuschweben. Der Abschluss war so schmerzhaft. Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen. Guck mir zu, ich will ab und alleine meine Brieftasche. Aber was schreibe ich? Bloß freu ich mich. Diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich. Alle unsere Wünsche haben wir zerstört. Steige wieder in den Bus und ich rieche an deinem Schritt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteig. Wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin alles so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Ich häng besoffen ab in irgendwelchen Bars. Und ich merke, dass ich ohne dich allein bin. Augenringe spiegeln sich in meinem Glas. Ich hab dich gehen lassen wie ein Feigling. Und ich warte auf ein Signal und noch ein letztes Mal, doch das ändert nichts. Denn mir ist klar, es wird nie mehr, wie es war. Es ist nachts, ich bin wach und ich denk an dich. Wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Du fragst, ob ich bei dir bin heute Nacht. Ich hab direkt ne Ausrede parat. Nie ne Zahnbürste noch mit zu dir gebracht. Ich mal ein Hoodie und ein Shirt in deinem Fach. Das heißt nicht, dass ich dich nicht vermiss. Doch wie ich dir das sag, weiß ich nicht. Bin so wütend, weil ich's grad verbau. Glaub mir, ich frag mich doch auch. Wovor hast du Angst? Dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst. Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt kein mehr an dich ran. Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem ein Land. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst. Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt kein mehr an dich ran. Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem ein Land. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Ich weiß doch, dass ich früher anders war. Hab mich reingestürzt und nicht viel nachgedacht. Doch das letzte Mal hat zu doll wehgetan. Und jetzt ist nur noch eine Hälfte von mir da. Ich weiß ja, wie es geht, schaff nur den Absprung nicht. Manchmal hab ich es, du wartest nicht auf mich. Bin so wütend, weil ich's wieder mal verbau. Glaub mir, ich frag mich doch auch. Wovor hast du Angst? Dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst. Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt kein mehr an dich ran. Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem ein Land. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst. Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt kein mehr an dich ran. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Hoffe auf, dass es besser wird. Doch ich warte nicht auf irgendwann. Das geht alles schon viel zu lang. Hab keine Zeit zum Rumprobieren. Du weißt auch, es ist an der Zeit, dass wir uns mal wiedersehen. Mal wieder eine Runde drehen. Mit dir in den Sonnenuntergang. Ohne was zu sagen. Warum kannst du nicht vor meiner Tür stehen? Vor heute Nacht. Yeah, wie lange soll es noch so weitergehen? Ich hab keine Kraft mehr, ich will nicht mehr verlangen. Nur Hand in Hand in den Sonnenuntergang. Blumen für ins Wort. Überall nur du, ich würde dich vergessen, jede Erinnerung löschen. noch, ich vermisse dein Lächeln, man hat so viel zu tun. Ich lese alte Texte, du bist in jedem der Sätze, ich schreibe, das ist der letzte. Überall nur. Ich glaub, du hast mich vergessen, aber fast jedes Lied ist über dich. Gym und Groupies im Backstage, warte nicht auf ne Message. Wie egal, wo du jetzt gerade bist. Doch ich vermisse dein Lächeln, man hört so viel zu tun. Ich lies alte Texte, du bist in jedem der Sätze. Ich schwöre, das ist der letzte. Überall nur. Allen Extras, irgendwie fehlt irgendetwas dabei. Ich glaub, das bist du. Meine Freunde, sie denken, dass alles hier nimmt kein Ende. Sagen, du läufst über Grenzen, aber sie sehen nur zu. Wie ich mich verliere in uns zwei. Fühl mich immer allein. Doch so fahren die Zeit im Flug. Ich dachte, es wär längst vorbei. Doch mein Inneres leidet, weil da bist du überall. Denk noch heute deinen Kleiderschrank. Nur für beide mit dem Rotbein auf der Fensterbank. Baby, weißt du noch, als ich sag, komm, lass uns beide einfach los, ja. Setz mich ins Auto, leg die Hand auf den Schoß. Bonnie und Clyde, und zum Namen schreibt mein Groß, ey. Lass nicht los, lass nicht los, lass nicht los, Baby. Und ich weiß noch, wie du in deinem roten Kleid die Treppe runterkamst, ich dachte, es kann nur ein Wunder sein. Es war nicht nur perfekt, wir hatten öfters Streit. Ich seh dich an und merk direkt, ich kann nicht böse sein. Diese Momente, die man einfach nicht vergisst. Du rufst mich betrunken an und sagst, dass er mich vermisst. Diese Momente, die man einfach nicht vergisst. Ja, ja, ja, ja, ey. Weißt du noch, wie das war vor ein paar Jahren? Da haben wir in der Bar, Baby, weißt du noch, weißt du noch? Weißt du noch, Schade, sag mir, weißt du, weißt du noch? Der eine Tag, an dem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Weißt du noch, wie das war vor ein paar Jahren? Da haben wir in der Bar, Baby, weißt du noch, weißt du noch? Weißt du noch, Schade, sag mir, weißt du noch? Der eine Tag, an dem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Weißt du noch, als der Schmerz auf dich saß, war ich da, nahm dich in meinen Arm, weißt du noch, weißt du noch? Weißt du noch, Schade, sag mir, weißt du noch? Was noch geschah, nachdem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Dann bist du mein Arm, weißt du noch? Nachdem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Was noch geschah, nachdem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Ich nahm dich in meinen Arm, weißt du noch? Was noch geschah, nahm dich in meinen Arm, weißt du noch? Weißt du noch, Schade, sag mir, weißt du noch? Was noch geschah, nachdem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Bleibst du noch? Bleibst du noch? Bleibst du noch? Ich seh die Sonne in deinen Augen, wenn du vor mir stehst. Mir ging es blenden, wusste sofort, ich will dich wiedersehen. Flogen auf vielen Tiefen, fühlen uns einfach leicht. Doch wie eine Achterbahn, es war die beste Zeit. Weißt du noch, dieser Abendblick auf den großen Wagen vor uns der Straßen. Flüstert leise in dein Ohr, treibt mich in den Wahnsinn. Riecht den Duft von deinen Haaren noch im Farbfilm. Das sind Momente, die man einfach nie vergisst. Muss mich betrunken an und sagst, dass er mich vermisst. Das sind Momente, die man einfach nie vergisst. Yeah, yeah, yeah, ey. Weißt du noch, wie das war vor ein paar Jahren? Da haben wir in der Bar, Baby, weißt du noch, weißt du noch? Weißt du noch, Schade, sag mir, weißt du noch? Der eine Tag, an dem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Weißt du noch, wie das war vor ein paar Jahren? Da haben wir in der Bar, Baby, weißt du noch, weißt du noch? Weißt du noch, Schade, sag mir, weißt du noch? Der eine Tag, an dem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Weißt du noch, als der Schmerz und die saß, war ich da und nahm dich in meinen Arm, weißt du noch, weißt du noch? Weißt du noch, Schade, sag mir, weißt du noch? Was noch geschah, nachdem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Nahm dich in meinen Arm, weißt du noch? Nahm dich in meinen Arm, weißt du noch? Nahm dich in meinen Arm, weißt du noch? Was noch geschah, nachdem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Was noch geschah, nahm dich in meinen Arm, weißt du noch, weißt du noch? Weißt du noch, Schade, sag mir, weißt du noch? Was noch geschah, nachdem ich fragte, Schade, bleibst du noch? Bleibst du noch? Bleibst du noch? Bleibst du noch? alles für mich, doch ich hab ehrlich lieben gelernt. Baby Mom sagt, Alter, gib dir mal ein bisschen mehr. Und glaub mir, du bist alles für mich, doch ich hab ehrlich lieben gelernt. Ich hab keine Tränen mehr für all deine Liebe für dich. Ich hab schon so viel zerstört. Du bist besser dran und weg. Mehr. Und glaub mir, du bist alles für mich, doch ich hab ehrlich lieben gelernt. Baby Mom sagt, Alter, gib dir mal ein bisschen mehr. Und glaub mir, du bist alles für mich, doch ich hab ehrlich lieben gelernt. Ich hab keine Tränen mehr für all deine Liebe für dich. Ich hab schon so viel zerstört. Du bist besser dran und weg. Und wenn du gehst, komm nicht zurück. Ist gut, wenn du alles vergisst. Ich hab keine Tränen mehr für all deine Liebe für dich. Yeah. uns immer näher. Love is in the air. Du ziehst mich in deinen Bann, hattest mich von Anfang an. Deine Kurven like Latina, meine California Diva. Deine Blicke machen mich verrückt, wir genießen jeden Augenblick. Für dich steig ich in jeden Flieger, meine California Diva. California Girls, we're unforgettable. Du bist wie ein kleiner Schaf, den ich vernaschen will. Du lebst in California Dream, mein Blick von dir. Baby, alles ist verziehen von den Beverly zu den Hollywood Hits. Seine Frau ist dir und du weißt, was du willst. Ich heiße dir wie der Professor zu Raquel. Nike, Sneakers, du hast kein Dior oder Chanel. Nein, du bist anders als die anderen. Sag mir, was du willst. Wir gehen sanft an. Männer schauen dir nach. Alle Frauen sein wie du. Cruisen vom Venice Beach bis nach Malibu. Wir erobern uns die ganze Welt. Babe, sag mir, MX oder Visa. Du bist meine California Diva. Du ziehst mich in deinen Bann, hattest mich von Anfang an. Deine Kurven like Latina, meine California Diva. Deine Blicke machen mich verrückt, wir genießen jeden Augenblick. Für dich steig ich in jeden Flieger, meine California Diva. Meine California Diva. Boom, chaka, laka, laka. Heißt er Shakira, waka, waka. Ich zeig dir die ganze Welt wie Aladdin. Meine Prinzessin und keine Drama-Queen. Saphir, blaue Augen. Komm mit in die Suite, ich werd dir deinen Atem rauben. Bis die Gemälde von der Wand fallen, während meine Hand sich fest und mein Hals kalt. Reiten durch die Nacht, als wärst du Pocahontas. Jeder läuft dir nach, so wie ein Kompass. Du bist mein Talisman, goldbraunes Haar und deine Haut wie Marzipan. Komm, wir leben auf Neverland. Unser Story will never end. Du machst wichtiger als Eva, du bist meine California Diva. Du ziehst mich in deinen Bann, hattest mich von Anfang an. Deine Kurven like Latina, meine California Diva. Deine Blicke machen mich verrückt, wir genießen jeden Augenblick. Für dich steig ich in jeden Flieger, meine California Diva. Meine California Diva. So oft hab ich keine Antwort darauf. Und dabei stellst du so leichte Fragen. Und du denkst dir nur, wann hört das auf? Ich krieg das einfach gar nicht hin, dir zu sagen, dass ich dich auch mag. Ich weiß, dass du brauchst das. Vielleicht kannst du das in meinen Augen sehen. Ja, ich weiß, was du versuchst mir zu sagen. In deinen Sinn. Wache wieder auf, viel zu wenig war. Und ich weiß nicht mal, wo ich war. Hab nur von dir erzählt, denk ein wenig drauf. Weil du so schön bist, vielleicht bin ich hässlich, weil ich mich selber in dir sehe. Doch menschlich, dass mir dafür die Worte fehlen. Ich sag nicht, das mag dich vielleicht. So oft hab ich keine Antwort darauf. Und dabei stellst du so leichte Fragen. Und du denkst dir nur, wann hört das auf? Ich krieg es einfach gar nicht hin, dir zu sagen, dass ich dich auch mag. Ich weiß, dass du brauchst das. Vielleicht kannst du das in meinen Augen sehen. Ja, ich weiß, dass du versuchst, mir zu sagen, denn ich kann es in deinen Sinn. Mir hat dir jemand gesagt, wie das geht. Ich kenn Liebe nur Songs. Aber was ich davon erzähl, fühl ich auch grad. Ich weiß, du vermisst mich, wenn du wieder die Stunden zählst. Doch vergiss nicht, kurz immer meine Nummer wählen. Ich sag's nicht, doch ich mag dich vielleicht. So oft hab ich keine Antwort darauf. Und dabei stellst du so leichte Fragen. Du denkst dir nur, wann hört das auf? Ich krieg's einfach gar nicht hin, dir zu sagen. So oft hab ich keine Antwort darauf. Und dabei stellst du so leichte Fragen. Und du denkst dir nur, wann hört das auf? Ich krieg's einfach gar nicht hin, dir zu sagen, dass ich das auch mag. Ich weiß, dass du brauchst das. Vielleicht kannst du das in meinen Augen sehen. Ja, ich weiß, was du versuchst, mir zu sagen. Denn ich kann es in deinen Sinn. Sagen ist okay, es ist wieder mal zu spät. Ja, wir beide wollten gehen. Ich bin ein bisschen doof, schon seit Tagen ist okay. Ja, wir beide wollten gehen. Doch es ist wieder mal okay. Doch es ist wieder mal okay. Es ist wieder mal okay, wenn ich schweig. Hab tausend Gründe hinzugehen, doch ich bleib. Es ist wieder mal okay, dass du nicht schreibst und mir zeigst, dass dir das mit uns egal ist. Ey, das mit uns ist toxisch. Ja, du sagst, ich bin schuld, dass du los bist. Jeden Tag diese Kopfwix. Hinterfrage, dass ich damals dieses Cover, dass du mochtest. Ich seh dir Bilder in meinem Kopf von uns zwei. Du bist der Grund, weshalb mein Spiegel beschreibt. Schlaf unsere Nächte, ich hab dich auf meinem Bein. Wir schauen uns an, du schlägst das Spiegelbild ein. Ich war ein bisschen doof, schon seit Tagen ist okay. Es ist wieder mal zu spät. Sie haben mein Herz gefickt, gib mir Applaus. Ja, wir reden nicht darüber, sind gescheitert. Jedes Mal, wenn du mich bist, hau ich weiter. Tag ein, Tag aus, nimmst du mir die Kraft. Wir haben uns wieder mal verpasst. Unsere Erinnerung verblasst. Was hast du denn aus mir gemacht? Ich werde wieder wach, wieder mal einen Anruf verpasst. Und du textest mich jetzt voll, ich leere wieder mal mein Glas. Komm, wenn's am Tag wink dir, ich bin fucked up, wegen mir. Ich hab tausend Fragen, die ich dir stelle, wenn wir uns wiedersehen. Danach ist alles okay. Ich vermisse den Dorf schon seit Tagen, ist okay. Es ist wieder mal zu spät. Ja, wenn beide Rücken gehen. Ich vermisse den Dorf schon seit Tagen, ist okay. Ja, wenn beide Rücken gehen. Sim. Du bist etwas ganz Besonderes für mich. Ich halte dich fest, nimm fest das in mein Ohr. Bitte bleib bei mir, geh noch nicht alles. Sie tanzt für mich, dann ist was von dir. Ein Blick, kein Kuss, einen Arm. Lass dich an wie beim ersten Date. Bleib bei mir die ganze Nacht. Ich werd schwach, wenn du vor mir stehst. Denn ich liebe deinen Glanz. Du bist mein Diamant. Du bist mein Diamant. Eine Zehn von Zehn. Make-up oder nicht, bei mir kannst du sein, wer du bist. Eine Zehn von Zehn. Jogging oder Diskus, du bist das, wonach dich so. Eine Zehn von Zehn. Du willst abends neben mir einschlafen. Ich will morgens neben dir aufwachen. Spontan nach wie gestern heiraten. Oder einfach und abends ein Rock machen. Egal was du machen willst, ich bin dabei. Denn wir sind jung, wir sind wild, wir sind frei. Gib mir deine Hand, das kann einfacher nicht sein. Mit dir ist die erste Zeit. Ich hab wie beim ersten Date. Bleib bei mir die ganze Nacht. Ich werd schwach, wenn du vor mir stehst. Denn ich liebe deinen Glanz. Oh. Du bist mein Diamant. Du bist mein Diamant. Ein und alles liegt in Trümmern. Auch wenn du es grad nicht weißt, du bist ein Gewinner. Du musst dich nur erinnern. Scheiße ist der erste Schritt. Ich suche es wenigstens für mich. Berge klimmen für die Seele. Oh, ich weiß auch, wie das ist. Ich kann es sehen in deinem Gesicht. Du bist nicht allein damit. Ich lass dich nicht los, los, los. Stop.